Dialog 28. Auf Wiedersehen. Dialog 28. Goodbye. Nun ist es Zeit, um Auf Wiedersehen zu sagen. Now it's time to say goodbye. Vielen herzlichen Dank für die schöne Zeit. Thank you so much for the nice time. Ihr müsst euch nicht bedanken. You don't have to thank us. Es hat uns viel Freude gemacht. It's been a great pleasure for us. Wir rufen an, wenn wir nach Hause kommen. We'll phone when we get home. Ja, ruft uns wirklich an. Yes, you'll phone us, won't you? Und gute Fahrt. And have a good journey. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Goodbye and thank you so much. Auf Wiedersehen und alles Gute. Goodbye and good luck. Tschüss und bis auf bald. Bye-bye. Until next time. Tschüss. Cheerio.